Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist. Und dass das Kind nicht gut erzogen ist. Dafür kann ich nichts, der Polizist. Deutschland kann einfach nicht ohne mich. Doch was du willst, keiner kann mich wicken wie kleine Tippen. Ich scheiß auf deine Sitten, deine Ethik, deine Regeln. Ich kann das alleine regeln, ich kann das einfädeln. Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist.